Ja, dann hallo, mein Name ist Elias Dresden, zur heutigen Diskussions- und Vortragsveranstaltung unter dem Titel Mitglieder revolutionärer Antifaschismus. Wir freuen uns, einen Vertreter der Leipziger Antifa für den heutigen Tag als Vortragenden gewinnen zu können. Und der Hintergrund der Debatte, letzten Endes kennt der Großteil möglicherweise auch, ansonsten für die, die es nicht wissen, es gab halt im AIB in den letzten Ausgaben eine Diskussion unter dem Titel Antifa heißt, Fragezeichen, unter der sich verschiedene Gruppen, Antifa-Gruppen geäußert haben, was denn eben Antifa für sie heißt. Und den unter anderem hat da auch die Leipziger Antifa einen Text dazu geschrieben, und genau um den wird es heute gehen und den wird uns heute im Vortrag näher vorgestellt. Und da der durchaus Potenzial hat für weiterführende Diskussionen, auf die wir dann auch im Nachhinein eingehen wollen, haben wir uns gedacht, machen wir die Veranstaltung. Ich würde jetzt erstmal das Wort übergeben. Ich bedanke mich bei eurer Gruppe für die Einladung zur Veranstaltung. Ich wünsche euch allen natürlich auch einen schönen guten Abend. Zur Vorstellung meiner Person, das würde ich damit abtun, dass ich Felix heiße. Und ich bin Mitglied der Leipziger Antifa, kurz Lea. Die Lea gibt es seit mittlerweile 5 Jahren. Und entstanden ist die Gruppe zu jener Zeit durch die Beteiligung etlicher Einzelpersonen an der Kampagne Schöner Leben ohne Nazi-Leben, die sicherlich vielen hier im Raum, auch wenn sie nicht mehr existiert, immer noch ein Begriff sein mag. Die Lea hat sich in den folgenden Jahren dann insbesondere dadurch hervorgetan, dass wir daran beteiligt waren, Nazi-Aufmärsche in der eigenen Stadt zu verhindern. Das waren konkret die Aufmärsche von Christian Worch, der dann schließlich auch kapituliert hat, wenn auch weniger vor uns als vor der Polizei und der Zivilgesellschaft der Stadt. Wenn man jahrelang in einer Antifa-Gruppe aktiv ist, dann versuchen die Mitglieder dieser Gruppe dann, sich irgendwann darüber klar zu werden, warum sie das überhaupt machen. Das heißt, warum sie sich Woche für Woche zusammensetzen, über politische Themen reden und sich dazu hinreißen zu lassen, auch auf der Straße was zu machen, ganz egal, was das dann im konkreten Fall heißen mag. Das heißt, man sucht nach einer theoretischen und vernünftigen Begründung für das, was man da eigentlich macht. Für uns als Leipziger Antifa-Gruppe bedeutete das konkret, dass wir versucht haben, die Situation unserer eigenen Gruppe als auch die Situiertheit unserer Gruppe in einer Antifa-Szene zu reflektieren. Zunächst mit dem konkreten Ziel, irgendeine Art von politischem Selbstverständnis zu erarbeiten. Und wer auch in einer politischen Gruppe aktiv ist, das werden auch die meisten hier im Raum sein, weiß, dass das gar nicht so einfach ist, das in Worte zu fassen, warum man das überhaupt tut und warum man es ausgerechnet in einer Antifa-Gruppe macht. Das heißt, man ist permanent meilenweit davon entfernt, irgendetwas wie ein politisches Programm zu haben, obwohl man sich selber ja als linksradikal versteht, das heißt, schon etwas auszusetzen hat an dieser Gesellschaft und seien es auch nur einzelne Dinge, wie zum Beispiel die Existenz von Neonazis. Zu einem zweiten Punkt hat das bei uns geführt, das heißt, wir haben versucht auch nach außen zu reflektieren, welchen Zustand die Szene hat, in der wir aktiv sind. Die quasi Sonderstellung der Leipziger Szene besteht darin, dass sich in den letzten beiden Jahren enorm viele junge Antifa-Gruppen zusammengetan haben. Es haben sich viele neue Zusammenhänge gegründet, die sich allesamt als antifaschistisch verstehen und nach ihrem Selbstanspruch nach auch in irgendeiner Weise linksradikal sind. Das Problem bei der Geschichte ist, dass außer diesem Statement, linksradikal zu sein, bei diesen Gruppen, und das gilt in gewisser Weise auch für meine eigene, gar nicht viel rumgekommen ist, was ein Beitrag zu diesem Linksradikalsein bedeutet hätte. Das heißt, es wird in vielen Gruppen, und hier wiederum meine eigene eingeschlossen, so etwas wie Theoriebildung versäumt. Wenn man das jetzt als Problem einmal festgestellt hat als Gruppe, was macht man da, wenn man in der Linken ist? Ganz klar, man schreibt einen Debattenbeitrag und versucht mit anderen auch darüber zu diskutieren, weil das Problem ja wohl keins ist, was nur eine einzelne Gruppe oder eine Stadt betrifft. die Vorgehensweise, die wir im konkreten Fall und was auch den Ausschlag zu der Veranstaltung hier gegeben hat, gewählt haben, war, dass wir einen Debattenbeitrag für das AIB, das Antifa-Infoblatt, geschrieben haben. Die haben im letzten Jahr mal wieder eine Antifa-Debatte aufgegriffen, die in den oder ähnlichen Formen schon seit vielen Jahren existieren, denn auch meistens mit den immer selben Argumenten, die da ausgetauscht werden. Das Ganze stand dort unter der Überschrift Antifa heißt, Punkt, Punkt, Punkt. Wobei natürlich immer hinzugedacht wird von denen, die es kennen, Antifa soll Angriff heißen. Unser Beitrag ist erschienen unter dem Titel Antifa heißt radikale Gesellschaftskritik. Der Beitrag ist auch einigermaßen eingeschlagen, den wir dort geschrieben haben, ganz im Gegensatz zu den, ich glaube, 3 Beiträgen, die davor erschienen sind. Und es gab tatsächlich einige Diskussionen, die dazu geführt wurden, zuallererst in einem unwahrscheinlich überschätzten Medium, nämlich diversen Webblogs, wo es nachgezählterweise rund 500 Kommentare dazu gab, die sich in irgendeiner Weise auf unseren Beitrag im AIB bezogen haben. Wir haben in der Folge dann Anfang des Jahres im Coney Island in Leipzig auch eine Veranstaltung gemacht unter demselben Titel wie hier. Heute wird auch derselbe Vortrag hier zu Gehör kommen, wo es auch relativ viel Resonanz gab. Wenn man dann drüber gesprochen hat, fragt man sich, wie geht man weiter damit um? Und da kam es uns zu Pass, dass wir eine Anfrage bekommen haben vom Bundesvorstand der Jusos, also dem Jugendverband der deutschen Sozialdemokratie. Und wer da so ein bisschen into ist, der weiß auch, die Jusos haben zurzeit linksradikalen Bundesvorstand, was allerdings in dieser Organisation wirklich nur für den Bundesvorstand gilt und in keiner Weise wiedergibt, was für ein Haufen das auf anderen Ebenen ist. Das heißt, wir sollten unseren Beitrag nochmal erweitern und ein bisschen, die Jusos haben da ein Thesenpapier selber geschrieben, Zukunft der Linken, dazu sollten wir Stellung nehmen. Das haben wir auch in einer herrlichen Art und Weise gemacht. Der hätte auch erscheinen können in einem Buch, was mittlerweile erschienen ist, Was ist heute noch links, heißt das. Der Beitrag ist dort nicht erschienen, das hat der Verlag abgelehnt wegen der Staatsfeindlichkeit. Das ist der einzige Beitrag, der abgelehnt worden ist, was natürlich auch darauf hinweist, dass die anderen Beiträge, die dann in dem Buch erschienen sind, offenbar nicht staatsfeindlich sind. Und wir haben versucht, das ist dann der 5. Diskussionsschritt, es zu schaffen, dass in anderen Städten durch andere Veranstaltungen, dass hier das eine davon irgendwie an diese Diskussion angeknüpft wird, eben auch um die Diskussion darüber am Laufen zu halten. Es gab zum Beispiel in Hannover, ganz unabhängig von uns, und einige Zeit später eine Vortragsveranstaltung, die fast wortgleich mit unserem Beitrag abgelaufen ist. Ohne Absprache mit uns, aber das ist das Schöne, dass es offenbar reflektiert worden ist. Bemerkenswert an der Diskussion, die wir über das Thema Antifa oder Kritik der Antifa, das ist es im Kern, was daran bemerkenswert war, sind einerseits die gegensätzlichen Reaktionsweisen, die wir registriert haben. Das heißt, es gab wirklich sehr entsetzte Leute, die uns vorgeworfen haben, wir würden jetzt alles aufgeben und alles verraten, woran wir selbst jahrelang mitgewirkt haben. Und es gab auch Leute, die waren sehr empört, die sich quasi so geäußert haben, wir würden der Antifa den Rücken kehren oder in den Rücken fallen oder andere Antifa-Gruppen dumm machen und solche Dinge. Es gab natürlich auch begeisterte Reaktionen. Das hat man immer, dass Leute sagen, genau das haben wir schon immer gesagt. Das kam dann von Leuten, die es aber noch nie gesagt hatten. Bemerkenswert zum Zweiten waren gegensätzliche Rezeptionsweisen von dem, was wir inhaltlich tatsächlich gesagt haben. Das heißt, es war Leuten dann unklar, ob wir uns zum Beispiel von der Zivilgesellschaft entfernen oder uns denen annähern wollen, ob wir eine Reformierung oder Radikalisierung der Antifa fordern, ob wir eine anachronistische Kritik bringen, die schon Anfang der 90er gebracht wurde, ob wir den zweiten Schritt vorm ersten machen, das heißt ein bisschen zu zügig an das Thema herangehen würden und natürlich, dass wir keine Handlungsansätze anzeigen, das ist ein Punkt, der stimmt, und dass wir arrogant auftreten. Falls sich jemand dazu hingerissen fühlt, das auch heute zu glauben, dann ist das einzig meiner Vortragsweise geschuldet und bitte nicht dem Inhalt anzulasten. Eine dritte bemerkenswerte Sache, und damit komme ich auch fast zum Ende meiner Vorrede, sind sehr gegensätzliche Kritiken, die wir daraufhin gehört haben. Es gab Leute, die meinten, wir seien maßlos über das Ziel hinausgeschossen. Das heißt, wir wären Renegaten, die jetzt alles schlecht machen, was es an Antifa bisher gibt. Das ist natürlich Blödsinn. Wir sind auch weiterhin eine Antifa-Gruppe. Oder uns wird vorgeworfen, dass wir das Kritisierte nicht richtig überwinden würden, indem wir eben selber das weiterhin machen, was wir eigentlich anmahnen. Ob und was von diesen Vorwürfen zutrifft, werdet ihr heute auch selber bewerten können, weil ich es gleich vortrage. Und ich freue mich dann natürlich auf eine möglichst umfangreiche Diskussion darüber. Anzumerken, als Aktualisierung des Textes, den wir damals zustande gebracht haben, wäre noch, dass aus meiner Sicht das Ganze nochmal zusätzlich eine Aktualität erfahren hat durch die aktuelle Wirtschaftskrise bzw. die Reaktion der Linken darauf. Weil man jetzt nämlich sieht, was passiert, wenn Leute aus Antifa-Zusammenhängen oder Antifa-Gruppen versuchen, den Kapitalismus zu kritisieren. Da passiert nämlich nichts. Oder es kommt zu verkrampften Rundumschlägen, wie zum Beispiel, falls ihr das kennt, die Broschüre des Ums-Ganze-Bündnisses, die neulich erschienen ist. Auch das wäre ein potenzieller Punkt für die Diskussion. Ich würde jetzt loslegen und sage gleich dazu, ich neige dazu, zu schnell zu reden und zu wenig Luft zu holen dabei. Das heißt, wenn ihr akustische Verständnisschwierigkeiten habt, dann gebt mir das einfach kurz zu verstehen. Und ich bin dann bemüht, ein bisschen langsamer und deutlicher zu sprechen. Nur mal kurz eine Anmerkung, weil sich jetzt gerade der Computer gemeldet hat, dass bald der Akku an ist. Da würde ich vielleicht noch schnell den Strom reinstellen, damit wir Na klar. die restliche Zeit des Bildes sehen können. Niemand hat das Pathos des Antifaschismus besser eingefangen als der Göttinger Antifaschist Bernd Langer. Er kreierte das Antifa-Logo auf unseren Flugblättern und Klamotten. Seine Gruppe, die autonome Antifa M, ist Prototyp antifaschistischer Selbstorganisation geworden. Und Langers Szenebiografie als Buch erschien unter dem Titel Operation 1653 wurde quasi das Schema F aller Heldengeschichten und stilbildend für in die Media taugliche Militanz. Mit dem Projekt Kunst und Kampf schließlich verklärte er die Szene zur Bewegung und die antifaschistische Subkultur zur revolutionären Kraft. Langer verewigte die antifaschistische Aktion in etlichen Bildern. Eines davon heißt Antagonistisches Verhältnis, gemalt 1995. Das ist das, was ihr jetzt in meinem Rücken sehen könnt. Das antagonistische Verhältnis wird im Bild unter Fahne und Führung der antifaschistischen Aktion ausgetragen. Die Konstellation, die dort zur Darstellung gebracht wird, ist relativ selbsterklärend und ohne weitere intellektuelle Tiefe. Rechts die NATO-Soldatenleiche, ein Richter im Freisler-Stil, ein D-Mark-Euro-Chauvinist, ein BGS-Bulle und ein bewaffneter Bomberjacken-Nazi. Der Angriff von links wird mit dem neuen Menschen nachgezeichnet. Für dessen Auftreten werden alle denkbaren Revolutionsmetaphern ins Bild gesetzt. Künstlerisch ist das natürlich großer Kitsch. Und Kitsch ist es deswegen, weil der Maler genau das ästhetisch vorwegnehmen will, was in der Wirklichkeit aussteht, also gar nicht existiert. Das Bild ist aber nicht nur die lächerliche Heroisierung eines in Wirklichkeit erfolgsarmen Antifaschismus. Er hat auch den Antagonismus illustriert, der die Antifa antreibt. Links und rechts verglichen haben wir bunt gegen braun, Pop gegen Uniform, Feminismus gegen Patriarchat, solidarisch gegen bewaffnet und so weiter. Und das heißt, dass der Kampf Antifa gegen Nazi aufgeht im Kampf links gegen rechts und dass der wiederum im Kampf Klasse gegen Klasse enthalten ist. Das Bild wirkt heute zugegeben unmodern. Zwischen ihm und uns steht historisch die Pop-Antifa und einige Jahre an antinationalen und antideutschen Diskussionen. So überzeugt wie Bernd Langer damals, würden auch heute nur noch wenige Faschismus mit Staat und Kapital identisch machen oder identisch zeichnen. Wenn man das aber weglässt, fällt das antagonistische Verhältnis in sich zusammen. Es gibt dann nur noch das Feindbild rechts und das zugehörige Anti-links. Dann ist der Anti-Nazi-Kampf allerdings nur noch ein Kampf unter vielen. Der Kampf ist dann natürlich auch nicht mehr revolutionär. Er ist nämlich immer angewiesen auf sein Abziehbild, das Feindbild Nazi nämlich, auf das spiegelbildlich reagiert werden muss. Einige geben sich damit schon zufrieden. Andererseits halten bis heute linksradikale und autonome Antifas daran fest, dass sie ja einen emanzipatorischen Kampf führen. Zumindest ist das Adjektiv revolutionär immer noch in Gebrauch. Der Kommunismus, ob nun mit C oder K, ist weiterhin eine gängige Vokabel und kritische Töne gegen die Gesellschaft sind in den eben bezeichneten Antifa-Gruppen weiterhin beliebt. Daneben existiert noch ein weiterer Antifaschismus. In Parteien, Gewerkschaften, Jugendverbänden, den Medien, eben der Zivilgesellschaft. Aber der tritt nun überhaupt nicht für die Revolution an, sondern im Namen der demokratischen Ordnung, die eine Revolution garantiert nicht gebrauchen kann. Die Sache mit dem Antagonismus ist also gar nicht so einfach, wie man es aufgrund dieses Bildes hinter mir vermuten könnte. Die Frage nach der politischen Begründung des Antifaschismus ist deswegen entscheidend. Auch deswegen, weil Organisation und Praxis ohne inhaltliche Grundlage nicht zu haben und für uns nutzlos sind. Darum sind etliche sogenannte Antifa-Debatten geführt worden. Das Resümee solcher Diskussionen ist allerdings bescheiden. Aktuell werden sie nur von wenigen Gruppen geführt und von vermutlich ebenfalls wenigen Leuten zur Kenntnis genommen. Die Verarmung der Diskussion heißt, dass das Interesse an einem Selbstverständnis offenbar gering ist. Damit drückt man sich allerdings auch vor einer Klärung des eigenen Standpunktes gegenüber der Gesellschaft, in der man sich wiederfindet und an der man ja einiges auszusetzen hat als Linker. Die Folgen sehen wir. In der radikalen Linken kam nach der Antifa aktionistisch nur sehr wenig. In der Antifa selbst kam nach der antifaschistischen Aktion bundesweite Organisation AABO, die meisten von euch werden das auch kennen, und dem Gegenprojekt bundesweites Antifa-Treffen BAT organisatorisch nichts mehr. Und nach der AABO kam in der Antifa auch nichts Programmatisches mehr. Was irgendwann einmal als revolutionärer Antifaschismus Karriere machte, ist inhaltlich also nicht überwunden. Das antagonistische Verhältnis unterstellt die Antifa nämlich schon durch ihr Anti im Namen, aber erklären kann sie dieses Verhältnis immer noch nicht. Gemeinsamer Bezugspunkt ist nach wie vor Bernd Langers Widerstandsästhetik, vereinigt unter dem Logo der antifaschistischen Aktion. Insofern ist das gezeigte Bild eine Karikatur auf das politische Denken und Wünschen mancher Antifa-Aktivistinnen. Vor einigen Monaten wurden wir gebeten, für das Antifa-Infoblatt, ist mittlerweile ein Jahr her, einen Beitrag zu einer Artikelserie zu leisten. Unter dem Motto Antifa heißt... haben dort die antifaschistische Linke Berlin, die antifaschistische Linke International Göttingen und das Bündnis NS-Verherrlichung Stoppen erklärt, was man tun müsse, damit Antifa wieder Angriff heißt. Nach politischen Inhalten hat in dieser Debatte also eigentlich niemand gefragt, sondern nur, wie man wieder erfolgreicher im Aufmarsch verhindern werden kann. Gefragt wurde auch nicht nach politischen Zwecken, um die wir doch streiten sollten, sondern lediglich nach den richtigen Mitteln, um die Wirklichkeit an Bernd Langers Utopie anzunähern und damit den revolutionären Antifaschismus zu restaurieren. Wir antworteten in unserem Artikel unter der Überschrift »Nie wieder revolutionärer Antifaschismus«. Die AIB änderte das um in »Antifa heißt radikale Gesellschaftskritik«. Die haben uns ziemlich die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, wenn der Titel nicht geändert wird, erscheint der Artikel nicht. Unser Text sagt aber genau das Gegenteil aus von dem Titel, den er dann erhalten hat. Nämlich, dass Antifa mit Gesellschaftskritik nicht viel am Hut hat und dass Antifa kein Kampf ums Ganze ist und auch keine Angriffe gegen die Gesellschaft fahren kann. Trotzdem wollen etliche radikale Linke mit ihrem Antifaschismus weiterhin ein solches antagonistisches Verhältnis gegen die Gesellschaft herstellen. Das allein ist auch nicht verkehrt. Und entsprechend reden Antifas in der letzten Flugblattzeile ganz gern vom Kommunismus und bringen irgendwo noch ein Karl-Marx-Zitat unter. Wir fragen uns also, ob es in Gestalt der Antifa überhaupt möglich ist, ein, um in der Bildsprache zu bleiben, antagonistisches Verhältnis zur Gesellschaft aufzubauen. Dafür, dass das nicht funktioniert, wollen wir heute einige Indizien liefern und sie auch mit euch diskutieren. Einen ersten Ansatz zur Kritik der Antifa haben wir eben schon gebracht. Gesorgt wird sich nämlich nicht um die Begründung und Entfaltung einer Politik, sondern lediglich um den Erfolg des eigenen Aktionismus. Zwar will man wahlweise autonom, linksradikal, kommunistisch oder eben revolutionär sein, aber diese Etiketten fallen gerade nicht mit dem zusammen, was die Antifa eigentlich tut. Damit Antifa erfolgreich ist, damit das mit dem Nazi-Smashen wieder klappt, braucht man neben der Ablehnung von Nazis nur noch die Bereitschaft zur Auseinandersetzung. Das erste können fast alle, das zweite immer noch einige. Und dafür muss man keine inhaltlichen Umwege über den Kommunismus, Anarchismus, befreite Gesellschaft oder was auch immer nehmen. Das beweist der zivilgesellschaftliche Antifaschismus, der mit Sitzblockaden den zivilen Ungehorsam übt und Nazi-Aufmärsche verhindern kann, aber eben explizit nicht revolutionär ist. Dennoch gibt jede gefloppte Antifa-Mobilisierung wieder einen Anlass, über die Wirksamkeit von diesen Mobilisierungen, die Zusammensetzung von Bündnissen und geeignete Aktionsformen zu diskutieren. Man stellt fest, dass alles nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Aber mit der Selbstkritik verhält es sich daraufhin ganz instrumentell. Man sagt, dass man eben die falschen Mittel gewählt hat und man beim nächsten Mal einfach früher aufstehen muss. Antifaschismus ist kurz gesagt in der Praxis eine Frage der Quantität. Aber diese Frage ist unpolitisch. Und für die Berechtigung des Antifaschismus, den pragmatischen Maßstab des Erfolgs anzulegen, heißt, den Antifaschismus zu entpolitisieren. Zuerst und immer wieder hätte man sich stattdessen zu verständigen über die politischen Gründe, wegen denen man das alles betreibt. Wenn es wirklich nur gegen Nazis gehen soll, kann man den ganzen Politkram rundherum eigentlich fallen lassen. Wenn es aber um mehr als gegen Nazis gehen soll, sollte dieses Mehr auch begründet sein. Das ist deswegen schwer, weil es sich nicht aus Mobilisierungserfolgen ablesen lässt. Und umgekehrt lässt sich eine wirkliche Gesellschaftskritik vom Anti-Nazi-Standpunkt aus auch nicht begründen. Ein Beispiel davon. In Leipzig, ihr habt das vielleicht mitbekommen, gab es eine Zeit lang einen Nazi-Laden. Da hat sich dann auch prompt ein Bündnis namens Ladenschluss gegründet. Und die haben zu einer Demonstration mobilisiert mit dem Motto, wenn alle kommen, sind wir mehr. Das heißt, man wirbt mit der Macht der Masse, aber eben nicht mit politischen Gründen, überhaupt auf die Straße zu gehen. Der politische Hintergrund wird dadurch bewusst reduziert auf die Gegnerschaft zu einem Feindbild, auf das man sich mit großen Teilen der Gesellschaft sowieso schnell einigen kann. Aber dafür wird eben keine Kritik der Gesellschaft eingefordert, sondern lediglich ein demokratisches Ordnungsdenken, eben das, was zivilgesellschaftlichen Antifaschismus ausmacht. Ergebnis einer solchen Feindbildpflege ist keine politische Bewegung, sondern ein Bandenkampf, weil man als radikaler Flügel des Antifaschismus auch auf Gewalt setzen möchte. Das ist allerdings ein ärmlicher Ersatz für den ursprünglichen Anspruch, autonome, linksradikale oder sogar revolutionäre Politik zu betreiben, die man heute nur noch mit bestimmten Aktionsformen imitieren kann. Würde man den politischen, linksradikalen Anspruch dagegen ernst nehmen, dann wäre die Antwort nicht die Pflege eines Pathos, wie es eben Bernd Langer getan hat. Dann müsste man stattdessen die inhaltlichen Grundlagen für eine tatsächliche linksradikale Politik einfordern, statt sich einzig und allein auf den Störfaktor Neonazi zu konzentrieren. Solche Grundlagen fehlen allerdings. Das merkt man auch daran, dass der inhaltliche Output vieler Gruppen, vom gelegentlichen Redebeitrag auf irgendwelchen Demos abgesehen, gegen Null läuft. Dabei stecken linksradikale Antifas in einem zweiten Widerspruch, der sich nur schwer aushalten lässt. Einerseits treten sie ja immer als Linksradikale auf, also als Gegnerinnen der Gesellschaft. Ihr eigener Anspruch sollte deswegen heißen, einer Kritik der Gesellschaft auch angemessenen Ausdruck zu verleihen. Die Realität der linksradikalen Antifas ist es aber andererseits, einen ständigen Abwehrkampf zu führen, das heißt zur Verteidigung der Projekte, der Kieze, des Fanblocks oder einfach nur des ungestörten Feierns und des unbehelligten Heimweges. Dieser Defensive mit einer antifaschistischen Selbstverteidigung zu begegnen, ist nur vernünftig. Unvernünftig wird es aber an dem Punkt, an dem dieser defensive Abwehrkampf auch die inhaltlichen Grundlagen der eigenen politischen Organisation hergeben soll. In Gestalt der Antifa wird diese Auseinandersetzung dann zu einer Offensive umgelogen. Sowohl gegen die Nazis, die einen bedrohen, als auch gegen die Gesellschaft, der sie entstammen. Der eigentliche Hintergrund der Antifa ist also der einleuchtende Gedanke, sich gegen die Bedrohung eigener Freiräume und der eigenen Gesundheit gemeinsam zu organisieren. Politisch ist das allerdings ein sehr bescheidenes Programm, nämlich die Reaktion auf eine unmittelbare Bedrohung. Zugleich wird diese Konstellation für so entscheidend gehalten, dass der Antifaschismus auch zur Grundlage des praktischen wie theoretischen Umgangs mit der restlichen Gesellschaft wird. Der Versuch geht aber nur dann auf, wenn auch der Rest der Gesellschaft durch die Brille des Faschismus gedeutet wird. Eine antifaschistische Kritik an der demokratischen Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, ist allerdings völlig unsinnig, eben weil die hiesige Gesellschaft einfach keine faschistische ist. Also misslingt es mit dem Antifaschismus, einen theoretischen oder praktischen Zugriff auf Dinge zu erlangen, die gar nicht sein Gegenstand, also nicht Faschismus sind. Zwar lässt sich mit dieser Vorgehensweise gerade noch aufzeigen, dass es außer Nazis auch noch eine rassistische Asylpolitik, eine militaristische, früher hätte man gesagt, imperialistische Außenpolitik, eine schnüfflerische Innenpolitik und dergleichen gibt. Aber das spricht auch nur für eine schwache Kritik, die mit einem Deutschland ohne Nazis und ohne Abschiebereglements schon sehr zufrieden wäre. Schließlich vergessen Antifas, dass solche Politik, wie zum Beispiel die Abschiebepraxen in Deutschland, auf deren Konto auch Menschenleben gehen, keine Erfindung der Nazis ist, sondern zumindest heute das Werk von demokratischen Berufsnationalistinnen. Sich damit auseinanderzusetzen, würde heißen, das Mindeste an Ideologiekritik gegen Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und dergleichen zu betreiben. Dafür braucht man den Fixpunkt Nazi aber überhaupt nicht. Und der Antifaschismus gibt die benötigte Kritik an der demokratischen Nation, die all das heute bewerkstelligt, überhaupt nicht her. Das führt mitunter zu ganz obskuren Wendungen. Antifas müssen nämlich zur Kenntnis nehmen, dass Antifaschismus mittlerweile eine Art gesamtdeutsche Staatsmoral geworden ist. Demokratinnen grenzen sich nämlich sehr wohl gegen Faschistinnen ab. Sie sind schließlich eine politische Konkurrenz für die Herrschaft im Staat, wenn auch gerade keine sonderlich ernstzunehmende. Und entsprechend übernimmt heute die Zivilgesellschaft einige Aufgaben, die lange Zeit so etwas wie das Monopol der Antifa waren. Das zeigt, wie wenig gesellschaftskritisch diese antifaschistische Arbeit ist und wie gut sie sogar in ein demokratisches Ordnungsdenken passt. Um den Antifaschismus trotzdem als einen zumindest potenziell linksradikalen oder revolutionären zu markieren, müssen sich Antifas ständig eines argumentativen Umweges bedienen. Sie müssen historische Systemvergleiche bemühen. Sie messen den Faschismus an der Demokratie und umgekehrt die bundesdeutsche Demokratie am historischen Nationalsozialismus. Damit werden weder Faschismus noch Demokratie verstanden. Und das banale Denkergebnis dieses Vergleichs lautet auch nur, dass der Faschismus nicht demokratisch, also schlecht, und dass die Demokratie wiederum nicht Faschismus ist, jedenfalls nicht hauptsächlich. Antifas müssen kurzum all die Stichpunkte wiedergeben, die auch die deutsche Demokratie als ihre Legitimation vorweist. Keine Frage, dass in einem solchen Denken die Demokratie ganz gut wegkommt. Für bewusste Demokratinnen ist Faschismus schließlich genauso sehr ein Rückfall in die Barbarei und eine Bedrohung der bürgerlichen Rechte wie für uns als Antifas. Linksradikale Antifas reden sich diesen affirmativen Gehalt schön, und zwar auf sehr hohem Niveau. Sie verstehen die Verteidigung der Demokratie als Voraussetzung des Kommunismus. So, als müsste man diejenigen stärken, die an der Macht sind und eine Revolution zu verhindern wissen, um sich denjenigen zu widmen, die nicht an der Macht sind und so schnell auch keine bekommen werden. Sozialismus oder Barbarei, dieses alte Motto, wird damit umformuliert in Demokratie oder Faschismus. Und als Antifaschist landet man natürlich im Lager der Demokratie, die man als das kleinere Übel regelrecht verherrlicht. Dieses Arrangement wurde auch historisch schon praktiziert, nämlich mit dem Konzept der sogenannten Volksfront. Die Volksfront war ab etwa 1935 die offizielle Bündnispolitik des Parteikommunismus auf der ganzen Welt. Den Kommunismus ließ man sausen, um den Widerstand mit solchen Leuten zu organisieren, die bisher als reaktionär galten, so geschehen zum Beispiel in Spanien. Diese Wendung ist mit dem Slogan »Wenn alle kommen, sind wir mehr« völlig identisch. Das Motto der zugehörigen Antifa-Demo, was ich da zitiert habe, lautete übrigens »Für Freiheit und Menschenwürde«, als hätte man es gerade ohne weiteres Nachdenken aus dem Grundgesetz abgeschrieben. Das antagonistische Verhältnis der Antifa bringt die Antifa gewissermaßen selbst hervor. Sie schwankt zwischen Verteidigung der Demokratie und einem revolutionären Ziel. Dieser Widerspruch lässt sich allerdings nicht sinnvoll vermitteln, weil Revolution das Ende auch der demokratischen Herrschaft heißen müsste. Man muss sich also selbst ein Bein stellen und das revolutionäre Ziel vorerst suspendieren. Damit löst man den Widerspruch in die verkehrte Richtung auf. Alles andere würde allerdings heißen, die inhaltlichen Grundlagen der Antifa insgesamt in Frage zu stellen. Diese inhaltliche Auseinandersetzung, die genau darauf abzielen würde, fehlt allerdings. Denn Theoriearbeit ist entweder verpönt, weil man meint, sie sei nicht zu gebrauchen, oder es wird behauptet, dass man sie nicht versteht, weshalb sie ebenfalls nicht zu gebrauchen sei. Solche Ausreden sind deswegen komisch, weil es Antifaschistinnen schon interessieren sollte, was Faschismus, was Nationalsozialismus und was Staat ist. Und ebenso sollte klar sein, dass der Schlag ins Gesicht des Antisemiten erst dann politisch ist, wenn er nicht zufällig und wahllos trifft, sondern von einer begründeten Kritik des Antisemitismus motiviert war. Mit anderen Worten heißt das, wie soll man bitte schön eine konkrete Auseinandersetzung, wie wir es als Antifa anstreben, führen, ohne den Zusammenhang, in dem die Auseinandersetzung stattfindet, einigermaßen durchschaut zu haben, also auch eine Ahnung von der Gesellschaft zu haben, in der sich das alles abspielt. Zugegeben, die Beschäftigung mit Theoriefragen ist oft ein Gang durch die Eiswüste der Abstraktionen, wie es der kritische Theoretiker Walter Benjamin einmal geschrieben hat. Aber das kann eigentlich nur diejenigen abschrecken, die den Antifaschismus ausschließlich als politischen Titel ihrer Erlebnisorientierung oder zum Plenum-Socializing verwenden. An die Stelle der Diskussion tritt dort die Verständigung über Basics und an die Stelle der Theorie eine eingeübte Phraseologie. Dem abstrakten Gegenstand der Diskussion, nämlich Gesellschaftskritik, wird geantwortet mit ebenso abstrakten Kampfbegriffen. Anders gesagt, wo antifaschistische Deutungsmuster fehlgehen, spendet der Antifaschismus immer noch dieses Anti, das man dann ziemlich begriffslos auf einen anderen Gegenstand übertragen und zum Urteil über die ganze Gesellschaft aufblasen kann. So einfach ist es natürlich nur, wenn man sich auf Schlagwörter und Parolen beschränkt. Das Ziel von Theorie und die Voraussetzung einer Gesellschaftskritik ist es allerdings, die Gesellschaft als soziales Verhältnis zu begreifen. Und erst dann, wenn diese Verhältnisse dargestellt werden, ist über die Wirklichkeit mehr gesagt als eine Aufzählung ihrer Bestandteile und eine Aufzählung von dem, was einen im Einzelnen stört. Wir finden aber unter Linken zumeist das Gegenteil. Der Gesellschaft tritt man weitgehend begriffslos gegenüber, weil die Gesellschaft offenbar trotzdem funktioniert, also einigermaßen stabil existiert, trotz Krise und alledem, muss man sie zu einer Art Großsubjekt werden lassen, um sich ihr Dasein quasi aus sich selbst heraus begreifbar zu machen. Weil solche Großsubjekte allerdings natürlich nicht existieren, nur Konstrukte sind, und die kapitalistische Gesellschaft weder ein biologischer Organismus wäre, noch ein mechanisches Räderwerk. Deswegen können diese Großbegriffe nur leere Abstraktionen sein, das heißt im Grunde nichts aussagen. Damit haben wir es, um es klar zu machen, worum es geht, immer dann zu tun, wenn linke Gruppen von dem Ganzen oder der Gesamtscheiße reden und sie das Scheißsystem weghaben wollt. Und all das sind Dinge, die wir in jedem zweiten Aufruf, die wir auch im Zusammenhang mit dem G8 gelesen haben und die wir alle noch aus unserer Jugend aus irgendwelchen Deutschpunk-Songs kennen. Natürlich markiert man mit solchen Sprüchen eine Gegnerschaft gegen die herrschende Gesellschaft. Aber dazu wurde keine Theorie entwickelt und keine Kritik geübt, sondern es wurden konkrete Metaphern geprägt, die gesellschaftliche Verhältnisse überhaupt nicht einfangen können. Vielen genügt es aber, mit genau diesem linken Jargon zu kokettieren. Ansonsten herrscht immer die Gewissheit, dass sich Leerstellen sicher durch irgendwelches Bücherwissen auffüllen lassen oder sie ein Problem für Theoriegruppen sind. Kurzum, um eine tatsächliche Begründung der eigenen Anti-Haltung wird sich nicht geschert. Das gilt auch umgekehrt. Wer die Gesellschaft negieren möchte, ohne sie kritisieren zu können, kann nicht die Umwälzung der Gesellschaft einfordern, sondern nur irgendein Paradies, von dem schon Tonsteine Scherben sangen. Und dieses Paradies wurde zum Beispiel ernsthaft zum Motto der Mobilisierung gegen den ersten Pro-Köln-Kongress, Paradise Now. Oder man diskutiert, wie es vor einigen Monaten in Leipzig geschehen ist, da wurde das Buch Autonome in Bewegung vorgestellt, und da wurde die Frage diskutiert, wie man den Weg zur ganzen Bäckerei finden könne. Und gestandene Anarchistinnen wissen natürlich, dass die ganze Bäckerei eine alte Chiffre ist, die vor allem klar macht, man sucht nach einem ausgeschilderten Weg in einen Zustand, für den man genauso wenige Worte hat wie für den Startpunkt der Reise. Insofern ist der Zugriff von Linken und Linksradikalen auf die Gesellschaft oft die Frage einer feststehenden Rhetorik und nicht die einer begründeten Kritik. Wer auf der einen Seite das Scheißsystem und auf der anderen Seite das Paradies oder die Bäckerei erblickt, stellt dem unerfüllten Ideal der Gesellschaft ein positives Abziehbild gegenüber, das wieder nur als Ideal existiert. Damit wird aber keine Gesellschaftskritik geübt, sondern eine Utopie gepflegt. Eine Utopie, wie wir sie in dem Bild auch gesehen haben. Es ist also einerseits sympathisch, auf jedem zweiten Flyer die Wendung für den Kommunismus zu lesen. Wem andererseits wirklich nicht viel mehr dazu einfallen mag als diese eine Zeile, muss sich nicht wundern, dass Kommunistisches nur in Flugblattzeilen passiert. Und dafür braucht man natürlich keine Kritik der Gesellschaft, sondern nur ein politisches Glaubensbekenntnis. Gesellschaftskritik und Glaubensbekenntnis schließen sich allerdings aus. Das eine bedarf nämlich der Theorie, es fordert und fördert sie. Das andere ist von der Überflüssigkeit der Theorie überzeugt oder tritt den Rückzug zu bürgerlichen Idealen und Utopien wie eben die der ganzen Bäckerei an. Der Versuch, mit der Antifa Kommunismus zu machen, ist eine einzige Emanzipation vom Kommunismus und der Gesellschaftskritik, die eine andere Gesellschaft haben möchte. Kommen wir jetzt zum bitteren Ende. Unsere Kritik ist alles andere als konstruktiv. Wir propagieren deshalb weder eine bessere Antifa, noch fabulieren wir von einer kommunistischen Bewegung oder vom Kommunismus, der ohnehin nur auf dem Flugblatt existiert. Der Punkt ist aber, die inhaltlichen Widersprüche, die sich unser Antifaschismus einfängt, sind nicht behilflich bei der praktischen Lösung der Widersprüche, die uns Staat und Warengesellschaft tagtäglich aufhalsen. Was wir nicht in Frage stellen, ist der Gedanke, sich gegen Nazi-Angriffe zur Wehr zu setzen und Menschen zu helfen, die ihnen oder ähnlichen Übergriffen, auch wenn sie vom Staat ausgehen, beispielsweise ausgesetzt sind. Das gilt wie selbstverständlich für jede Situation, in denen Menschen durch die Ordnung existenziell bedroht werden, sei es in der Asylpolitik oder sei es auch, was viele von uns selbst betrifft, in der Lohnarbeit. Das hat aber vielleicht mehr mit Humanismus zu tun als mit einem politischen, Programm oder gar Linksradikalismus. Der revolutionäre Antifaschismus war ein Versuch, den Kampf gegen Nazis bis zu einem einheitlichen sozialen Kampf zu treiben und ihm damit ein revolutionäres Programm anzuhängen. An das Programm glaubt heute niemand mehr, aber vom revolutionären Ziel hat man sich nicht getrennt. Er ist der linksradikale Akzent der Antifa. Und mehr als gegen Nazis zu tun, heißt immer, diese systemerschütternde Konsequenz überzubetonen. Nicht nur die Überbetonung ist verkehrt, weil sie meist argumentfrei geschieht und auf inhaltlich sehr wackeligen Beinen steht. Schon der Versuch, Antifaschismus mit einer Negation der Gesellschaft zu identifizieren, ist falsch und genau genommen eine sehr durchsichtige Legitimationsstrategie. Denn uns allen ist ja klar, dass die Antifa in der Realität alles andere als ein Kampf ums Ganze ist. Vielleicht liegt das aber nicht an den bisher falschen Strategien, Bündnissen und Aktionsformen, die wir gewählt haben, sondern am Antifaschismus selbst. Dem Antifaschismus kann man eine Negation der Gesellschaft nämlich nicht entnehmen. Man muss sie ihm auf Krampf andichten. Wer darauf verzichtet, muss sich ehrlicherweise Zivilgesellschaft nennen. Wer aber daran festhält, dass Antifa revolutionär ist, gibt sich einem niedlichen Traum hin. Dass in einem Deutschland ohne Nazis für die Revolution viel gewonnen wäre. Dass die Lohnarbeit ausgerechnet unter dem Banner der antifaschistischen Aktion zerbrechen wird. Und dass Antifa-Sportgruppen einfach Deutschland umboxen könnten. Ihr lacht und genau das ist der Punkt, diese Vorstellung ist völlig absurd und sie zeugt von der Albernheit eines revolutionären Antifaschismus, die man aus Bernd Langers Bild herauslesen kann. Die autonomen, linksradikalen, anarchistischen oder kommunistischen Antifas von heute müssen hinnehmen, dass sie mit denselben Widersprüchen leben, wenn sie Antifaschismus und Gesellschaftskritik zur Begründung des jeweils anderen verwenden. Die dazu aufgefahrenen Schlagworte der Theorie, die man für revolutionär hält, erfassen die Gesellschaft nicht. Sie legitimieren nur eine Praxis, deren inhaltliche Grundlagen in Wirklichkeit nicht subversiv sind und die wieder der radikalen Schlagworte bedürfen. an der antifaschistischen Praxis ändert das überhaupt nichts. Und daran hat sich auch nach dem Ende des revolutionären Antifaschismus leider nicht viel geändert. Wenn sich etwas getan hätte, hätte der Antifaschismus wohl nicht den Stellenwert für die radikale Linke, der ihm heute zukommt. Den revolutionären Antifaschismus wirklich abzulegen, heißt, die Grundlagen des Antifaschismus strittig zu machen und andere Grundlagen einzufordern, nämlich eine Kritik der Gesellschaft. Damit bin ich erstmal am Ende des offiziellen Textes angelangt und würde jetzt so Ihre Fragen ab. Wo ihr Fragen habt, um eure Diskussionsbeiträge bitten.